Kundgabe 4521. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.12.1948. Kosmische Veränderungen. Wo sich kosmische Veränderungen zeigen, die das Eintreffen einer Naturkatastrophe ankündigen, dort könnet ihr auch mit Sicherheit mein Wirken an den Menschen feststellen, durch zuvorige Hinweise, Ermahnungen und Warnungen jeglicher Art, durch seherische Vorausschau, besonders gottergebener Menschen und durch vermehrtes Einwirken der Lichtwesen auf jene, die ihnen Zutritt gewähren, durch ihren mir ergebenen Willen und diesem Willen entsprechenden Lebenswandel. Wo Naturereignisse häufiger in Erscheinung treten, dort sind auch die Menschen meinen Hinweisen zugänglicher. Und dort ist auch zumeist die Begründung gegeben von häufigen Veränderungen der Naturschöpfung durch ebensolche Naturereignisse. Denn das darin gebundene Geistige strebt die Aufwärtsentwicklung an, wo die Menschen ein mehr fügsames Wesen haben und kommt dort schneller zur Reife. Doch nach meinem Heilsplan von Ewigkeit werden nun auch Naturschöpfungen betroffen von meinem direkten Einwirken durch die Naturelemente, wo solches sonst selten ist. Die schon endlos lange Zeit gebundenen Kräfte drängen nach der Freiwerdung und finden meine Unterstützung. Auch dort wird nun das angekündigt, was in der Natur vor sich gehen soll. Die Menschen werden aufmerksam gemacht, wenngleich sie meinen Mahnungen und Warnungen, meinen Hinweisen nicht zugänglich sind. Auch die kosmischen Veränderungen werden in Erscheinung treten und könnten jedem Menschen zu denken geben. Und Seher und Propheten erstehen, denen die Gabe der Weissagung zur Pflicht macht, dessen Erwähnung zu tun, was sie sehen oder hören durch geistige Verbindung. Doch der Willens- und Glaubensfreiheit wegen geht alles seinen naturmäßigen Gang, und auch kosmische Veränderungen werden wissenschaftlich erklärt und beunruhigen die Menschen deshalb nicht. Doch jegliches Geschehen, jeglicher Vorgang in der Natur kann wohl naturmäßig erklärt werden, hat aber immer eine geistige Begründung und Erklärung, und diese ist wichtiger zu beachten als die rein naturmäßige, denn die naturgemäßen Auswirkungen könnet ihr durch euer Wissen nicht aufhalten oder abschwächen. Die geistige Auswirkung aber könnet ihr zu euren Gunsten auswerten und somit der naturmäßigen Auswirkung euch beruhigt ausliefern. Ihr seid Herr darüber, so ihr glaubt, also den geistigen Nutzen aus eurem Wissen gezogen habt. Dann seid ihr Herr auch über die Natur. Wisset ihr, was das bedeutet? Auch den Elementen der Natur Einhalt gebieten zu können aus eurem Willen heraus, der auch mein Wille ist, so ihr innig mit mir verbunden seid. Und auch das freigewordene Geistige wird euch als Herrn anerkennen. Ihr werdet auch der Materie Beherrscher sein, und sie wird sich euch willig unterordnen. Dies verstehet ihr noch nicht in seiner ganzen Tiefe. Doch so ihr diesen Grad erreicht habt, wird es euch verständlich sein, was ihr vollbringen könnet mit meiner Kraft, über die ihr nun verfügen könnet, unbeschränkt. Doch wie wenige Menschen nur erreichen diesen Reifegrad durch tiefen, unerschütterlichen Glauben an mich und meine Liebe und schrankenlose Hingabe an mich. Ihnen aber wird offenbar werden meine Macht und Herrlichkeit, und sie werden verkünden mich in aller Welt. Sie werden reden für mich stets und ständig, weil sie getrieben sind von meinem Geist, weil sie dieser Welt schon nicht mehr angehören, sondern kurz vor ihrer Vollendung stehen. Amen.